1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das Wochenende ist rum und wir sind wieder da. Ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, eine neue Woche beginnt und das heißt, ich freue mich sehr auf eure Anrufe heute Abend und bin gespannt auf eure Themen. Denn wie immer montags offene Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Christine und ist 59 Jahre alt. Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen, Domian. Christine, um was geht's? Ich bin jetzt ungefähr seit einer Stunde zu Hause. Ich komme aus dem Krankenhaus. Mein Sohn hat höchstwahrscheinlich einen Suizid gemacht. Wie alt ist dein Sohn? 37. Der hat höchstwahrscheinlich Selbstmordversuch unternommen. Ja, meine Schwiegertochter hat meinen Sohn, als sie von der Arbeit kam, komatös im Bett vorgefunden. Heute. Komatös, er liegt im Koma. Jetzt immer noch. Aber er hatte keine aufgeschnittenen Arme oder irgendetwas? Nein, das wird wohl, nachdem neurologisch alles ausgeschlossen worden ist heute, durch die ganzen Untersuchungen, die sie mit ihm gemacht haben, wird das wahrscheinlich auf Medikamentenmissbrauch hindeuten, wobei meine Schwiegertochter hat keine leeren Medikamentenpackungen gefunden. Wurde der nicht sein Magen? Der Magen wird heute nicht mehr ausgepumpt, da habe ich auch den Arzt nachgefragt. Ach so, das wird nicht mehr gemacht? Das wird nicht mehr gemacht, nein, das wusste ich auch nicht. Und man kann solche Medikamentenrückstände, extreme Rückstände nicht im Blut sehen oder im Urin vielleicht? Die Ergebnisse waren noch nicht da. Was wohl da waren, das waren die Leberwerte, sind ganz gefährlich hochgeschnellt. Das würde darauf auch eventuell hindeuten? Würde drauf schließen. Haben die Ärzte denn diese Vermutung auch so klar ausgesprochen? Ja. Ja. Ja. Also ganz eindeutig, nicht nur verschwommen, sondern eindeutig. Nein. Er sagte, was anderes bleibt ihm dann gar nicht mehr anderes übrig. Ne? Aber es ist ja alles andere ausgeschlossen worden. Es ist kein Schlaganfall, Gott sei Dank. Die haben auch eine Angiografie gemacht. Also es ist keine verstopfte Ader im Gehirn. Mhm. Ne? Die haben erst angenommen, dass er einen epileptischen Anfall hat. Aber das war auch nicht, dass er gekrampft hat. Mein Sohn hat da noch nie Last mit gehabt. Ne? Habe ich auch gesagt, die sagt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also übrig bleibt das, ja. Und bis das alles rausgescheckt worden ist durch die ganzen Blutwerte, das dauert natürlich. Ne? Wenn dieses zutreffen sollte, ja. Hast du in irgendeiner Form eine Erklärung dafür? Ob ich in irgendeiner Form eine Erklärung habe? Ja, er hat Stress gehabt. Beruflichen Stress? Beruflich und auch familiär. Wir hatten uns auch in letzter Zeit wir hatten auch Differenzen gehabt. Also du und dein Sohn oder? Ja, wir hatten auch Differenzen gehabt. Aber mein jüngster Sohn, der sagte, Mama, daran kann es nicht liegen. Was sind das für Differenzen? Ja, er meinte wohl, er fühlte sich wohl missverstanden. Ne? Inwiefern? Ja, er äußert sich ja auch nicht. Das ist ja bei meiner Schwiegertochter auch. Er äußert sich ja auch ihr gegenüber nicht. Also er ist verheiratet? Er ist verheiratet, hat ein Kind, hat eine kleine dreijährige Tochter. Er fühlt sich missverstanden von seiner Mutter oder von... Wahrscheinlich. Aber das muss da irgendeine Richtung, in welche Richtung fühlt er sich? Ja, wir hatten vor kurzem eine ganz derbe Auseinandersetzung gehabt. Und zwar ist er hier, das war Weiberfastnacht, ist er hier ganz doll ausgerastet. Und da habe ich nur wohl zur Rede gestellt und gesagt habe, dass ich seine Marotten nicht mehr mitmache. Er sollte sich mal überlegen, wen er vor sich hätte. Ja, warum ist er ausgerastet? Tja, weil ich wohl angeblich was zu seiner Frau gesagt hätte. Ich habe nur gesagt, mach ihm bitte keine Vorwürfe. Er stand beruflich stark unter Strom. Wie ist denn das Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, gut. Du bist die Mutter. Also das, was du mitbekommst, ist die Ehe in Ordnung, soweit du das beurteilen kannst. Soweit wie ich jetzt beurteilen kann, ja, ich mische mich da auch nicht rein. Wie nah ist denn euer Kontakt? Ja, es war so, er hat mir fast 3 Wochen die Kleine vorenthalten. Mhm. und hat sie mir letzte Woche dann wieder gebracht. Also da haben wir uns schon geeinigt, da haben wir uns zusammengesetzt und dann sind wir auch zu dem Standpunkt, auf den Standpunkt gekommen, also dass die Kleine außen vor bleibt, weil das mein einziges Enkelkind ist. Also ich höre daraus, es knirscht schon ein bisschen in dem Kontakt zwischen... Es knirschte ganz schön, ja, es knirschte ganz schön. Wir reden immer von dir, was ist mit seinem Vater, mit deinem Mann? Dazu muss ich sagen, mein Mann, der ist pflegebedürftig, ist, der hat Parkinson und Demenz. Also den kann ich so auch nicht so stark mit einbeziehen. Ja, da kann man ja gar nicht wahrscheinlich mit einbeziehen. Ja, und, ja. Da ja. Hast du eine große Belastung sowieso. Und, ja. Ja. Sollte es sich jetzt bewahrheiten, machst du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe? Ich habe mit meinem Sohn, mein jüngster Sohn war bei mir im Krankenhaus und da habe ich ihn gefragt, ich sage, man muss sich mehr Vorwürfe machen. Da sagt er, Mama, sagt er, er war ja bei dem Gespräch auch dabei, bei der Aussprache. Da sagt er, Mama, sagt er, du brauchst dir überhaupt keine Vorwürfe zu machen. Sagt er, du bist nicht für alles verantwortlich. Er ist erwachsen. Sagt der andere Sohn. Was sagt aber die Mama selbst? Ich mache mir schon Vorwürfe. Vielleicht hätte ich mal wieder anrufen sollen, hätte mal zwischendurch mal fragen sollen. Ist dieses etwas schwierige Verhältnis in der letzten Zeit erst so entstanden? Es war erst in der letzten Zeit, vorher war alles klar. Und du kannst keinen konkreten Zeitpunkt ausmachen? Nein, irgendwann an. Hältst du es für möglich, dass er irgendwelche anderen gravierenden Probleme noch hat? Ich nehme ganz stark an, dass er ist auf der Arbeit auf einen verantwortungsvollen Posten gesetzt worden und dass ihn das vielleicht überfordert. Ich weiß es aber nicht, aber ich nehme es an. Dass das vielleicht der Auslöser ist. Was mutmaßt denn deine Schwiegertochter? Ja, meine Schwiegertochter sagte sie, ich stehe genauso vorm Rätsel wie du auch. Du kennst ihn, sagte sie. Der redet mit mir genauso wenig wie mit dir. Und sie hat auch nicht irgendetwas gefunden, einen Abschiedsbrief? Nein, auch keine leeren Tablettenpackungen. Da habe ich sie ja sofort drauf angesprochen. Ich sage, hast du denn irgendwie, Tablettenpackungen gefunden? Nein, sagt sie. Ja, ist klar, das hat sie schon gesagt. Aber ein Abschiedsbrief hätte ja auf etwas hindeuten können, warum er das getan hat. Nein, ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt nachgesucht hat. Die war ja so fertig, die hat ja sofort den Notarzt angerufen. Du hast gerade gesagt, dass du vor einer Stunde erst aus dem Krankenhaus zurückgekommen bist. Wie geht es ihm denn ganz aktuell, als du gegangen bist? In akuter Lebensgefahr. In akuter Lebensgefahr, das heißt es... Wir wissen nicht, ob er die Nacht überlebt. Weil die Leberwerte sind so drastisch angestiegen. Und ich habe den Arzt gefragt, ich sage, wann wird er denn wieder aus dem Koma erwachen? Dann nahm er mich beiseite, guckt mich ganz groß an und sagt, fragen Sie nicht, wann er erwachen wird, sagt er, beten Sie lieber, dass er überhaupt wieder wach wird. Das heißt, man wüsste auch überhaupt nicht, was mit ihm ist, wenn er wieder wach wird. Nein. Vielleicht kann er dann ja was sagen, ich weiß es nicht. Sein geistiger Zustand ist, weiß man wahrscheinlich dann auch gar nicht, je nachdem was... Ja, ich weiß nicht. Ich kann es dir nie sagen, ich weiß es nicht. Das heißt, du zitterst im Prinzip jetzt zu dieser Stunde um das Leben deines Sohnes. Ja. Dein Kollege sagte mir schon vorhin am Telefon, ich würde aber sehr gefasst wirken. Aber ich weiß nicht, ich bin wie tot. Bei mir ist irgendwie was abgestorben. Ja, das erlebe ich ja sehr oft hier, wenn Menschen ein schockartiges Erlebnis haben. Das war ja für dich jetzt ein Schock, auch deinen Sohn im Krankenhaus zu erleben, all die ganzen Dinge zu erfahren. Da ist man irgendwie neben sich. Ja. Da ist man nicht so, wie man vielleicht in ruhigeren Situationen ist. Richtig. Ja, also jetzt geht es ja in erster Linie erstmal darum, dass er überlebt. Das ist das Allerwichtigste. Und was dann geschieht, dann muss man reden und überlegen und wie man ihm helfen kann, wenn es wirklich ein Selbsttötungsversuch war. Ich habe mir auch, als er da im Bett lag und an den Maschinen alle angeschlossen war, ich habe mir auch im Arm genommen, habe mir auch gestreichelt. Und Wer ist denn jetzt? Ist jetzt jemand bei ihm? Seine Frau? Nein, er war vorher auf der Notaufnahme in der Intensivstation. Jetzt liegt er oben auf der Intensivstation bei uns im Krankenhaus. Und meine Schwiegertochter und ihr Vater sind auch nach Hause hingefahren, weil sie ja auch zu ihrer Tochter will, weil meine Schwiegertochter schläft heute bei ihren Eltern mit der Kleinen. Also, was können wir machen? Wir können nur hoffen, dass er überlebt. Ich brauchte einfach jemanden zum Reden. Ja. Ja. Du kannst ja mit deinem Mann auch nicht darüber sprechen. Hat er das überhaupt verstanden, was passiert ist? Verstanden? Ja. Aber ob er jetzt die ganze Tag weiß, das vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man einen so schwer kranken Mann gar nicht damit belasten. Tja, mein Sohn sagte aber, der andere, der ist auch Krankenpfleger. Und ich habe früher auch im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Und er sagte zu mir, Mama, sagt er, wir können den nicht überall raushalten. Mhm. Sagt er, das geht nicht. Ja, das müsst ihr natürlich gut einschätzen können, weil ihr genau den Stand seiner Erkrankung auch wisst. Ja. Wie wirst du jetzt kannst du überhaupt schlafen jetzt? Im Moment noch nicht, nein. Mhm. Nein, im Moment noch nicht. Ich versuche mich abzulenken. Und wann willst du wieder ins Krankenhaus? Ich rufe morgen früh sofort an. Ja. Wie er die Nacht überstanden hat. Mhm. Und sobald ich grünes Licht habe. Dann fährst du wieder hin. Fuck, oder gehe ich hin? Gehst du hin, ja. Denn mein kleiner Sohn, der hat mein Auto mitgenommen. Ja. Und weil er das morgen früh zur Arbeit braucht. Mhm. Und also ich bin diese Nacht, also ich bin im Moment ohne Auto, ich kriege das erst morgen wieder und dann werde ich mit dem Taxi oder mit dem Bus eben runterfahren. Wie weit ist denn das von dir? Das ist nicht weit weg. Ah ja. Das ist nicht weit weg. Das Krankenhaus ist ganz in der Nähe. Ja. Ja. Also Christine, wir alle, die jetzt zugehört haben, sind bei deinem Sohn und drücken die Daumen, dass er es schafft. Ja. Und wenn es dann, was wir alle hoffen, dass er schafft, dann muss er natürlich gute psychologische Hilfe kriegen. Das haben wir auch schon gesagt. Ja, denn da muss ja eine ganze Menge sich zusammengebraut haben. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass es allein wegen eurer Streitereien Nein, ist. Das hat mein Sohn auch gesagt. Ja. Aber mein Mann hat vor zig Jahren, ungefähr 20 Jahre ist das her, auch schon mal einen Suizid gemacht. Dein Mann? Ja. Ah. Das heißt, du bist sogar mit diesem Gefühl vertraut. Ja. Was hat dein Mann damals gemacht? Der hat Tabletten genommen. Da habe ich aber die leeren Packungen gefunden. Ah ja. Und warum hat dein Mann das damals gemacht? Ja, weil wir auch einen Streit gehabt haben, weil er zu viel getrunken hatte und er war total besoffen und ich habe gesagt, lass es bitte sein. Mhm. Ja, und dann hat er wohl Tabletten geschluckt und war sich wohl der Konsequenzen gar nicht bewusst. Wir waren oben auf dem Campingplatz, als das passierte. Aber dein Sohn, das ist klar, der hatte keinen Alkohol getrunken. Nein, mein Sohn, der trinkt nicht. Der trinkt nicht. Ja. Der nimmt weder Drogen. Die haben auch sogar ein Drogenscreening gemacht. Ja, ja, das ist ja auch richtig so. Man muss ja alles berücksichtigen. Ja, ich habe gesagt, und wie ist das ausgefallen? Da sagt er, die Ergebnisse kriegen sie erst noch. So schnell geht das nicht. Christine, ich möchte, dass wir dich nochmal anrufen, da du ja sowieso nicht schlafen kannst, dass wir noch im Hintergrund ein paar Worte mit dir sprechen. Ja, das wäre lieb. Dafür bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von Henning, meinem Psychologen, angerufen. Ja. Und wie gesagt, von mir und von uns aus nur die allerbesten Wünsche. Dankeschön, Domian. Alles Liebe. Wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer hier für euch. Oder ihr mailt uns. Und wenn ihr mailt, dann bitte eure Telefonnummer nicht vergessen, in die Mail reinzuschreiben. Und ein paar Sätze natürlich zu eurem Thema. Nicht zu lang, bitte nicht zu lang. Dann kommen die Kollegen in große Zeitbredouille im Hintergrund. So, hier ist Thomas. Thomas ist 42. Morgen Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem. Und zwar ist meine Tochter 16 Jahre. Die hat sich in ihrem Patenonkel und gleichzeitig ist das mein Stiefbruder verliebt. Und ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll oder klarkommen soll. Also kein leiblicher Verwandter? Nee. Stiefbruder und Patenonkel? Stiefbruder, ja. Meine Eltern haben damals vor 30 Jahren circa zwei Pflegekinder aufgenommen und bin ich eben halt mit dem groß geworden. Verstehe. Wie alt ist er? Der ist 36. 36? Ja. Auch noch ein guter Altersunterschied, 36 und 16. Jahre, ne? Lebt denn deine Tochter noch bei dir oder bei euch zu Hause? Da lebt 120 Kilometer entfernt von mir im Pflegeheim. Und mein Bruder wohnt in demselben Ort wie ich. Das ist eine Kleinstadt. Moment, hab ich jetzt, wer wohnt im Pflegeheim? Meine Tochter. Im Pflegeheim? Ja. Also betreutes Wohngruppe oder. Warum ist sie in einer solchen Einrichtung? Ja, sie war vorher, ich war mit der Mutter nicht oder mit der Frau von, also mit der Mutter nicht verheiratet. Mit der lebst du auch heute nicht zusammen, mit der Mutter von deiner Tochter? Nee. Sie ist drogenabhängig und alkoholkrank, meine Ex-Freundin, und daraus ist meine Tochter dann zu Pflegeeltern gekommen. Wie lange war sie denn bei dir überhaupt früher? Bitte? Wie lange war sie denn bei dir oder bei euch? Gar nicht? Nee, gar nicht. Achso, sie ist direkt zu Pflegeeltern gekommen? Ja. Aha. Und, wie gesagt, und, die Pflegeeltern, da ist der Pflegevater gestorben. Mhm. Und da ist sie mit dem neuen Freund von der Pflegemutter nicht klargekommen und daraufhin ist sie dann ins Heim gekommen. Du hast gerade, ich glaube, du hast dich falsch ausgedrückt, ein Pflegeheim gesagt. Das war nicht das richtige Wort. Sie ist ja nicht krank oder? Nein, ins Jugendheim. Ein Jugendheim, ja. Entschuldigung. Und ist jetzt in einer Einrichtung, ja. Einrichtung, wo mehrere Jugendliche zusammenwohnen. Also sie ist eine kerngesunde junge Frau. Ja. Mhm. Auch geistig alles fit und normal. Ja. Wie sah denn all die Jahre dein Kontakt zu deiner Tochter aus? Ja, sehr gut. Also ich habe sie regelmäßig, als sie bei Pflegeeltern war, habe ich sie regelmäßig gesucht, als sie noch klein war, also Baby. Und dann, als sie in den Kindergarten kam, als sie dann in der Schule kam, kam sie jede Ferien zu mir. Und alle 3 Wochen habe ich sie dann abgeholt nach Hause hin, wenn sie keine Ferien hatte. Mhm. Und in den Ferien, im Sommerferien, Weihnachtsferien, Ferienzeit habe ich sie immer abgeholt. Und das ist bis heute so? Bis heute so, ja. Du hast wieder eine neue Partnerin? Nee, du lebst alleine. Bin alleine. Ja. Und wie hat sie dann ihren Patenonkel dann näher in der letzten Zeit kennengelernt? Nein, Patenonkel kennt man ja mit dem Herrn. Ja, das ist ja auch mein Bruder und wir wohnen ja gleichzeitig im selben Dorf. Ach so. Mhm. Und meine Tochter wohnt eben 120 Kilometer entfernt. Und wenn sie mich besucht hatte, dann hat sie automatisch natürlich auch Kontakt zu ihrem Patenonkel oder meinem Pflegebruder eben gehabt. Seit wann weißt du das denn? Das weiß ich jetzt vor einem Monat, hat sie mir das erzählt, weil ich habe gesagt, Mensch, irgendwas stimmt mit dir nicht, komm mal raus mit der Sprache. Und ist da schon irgendwas gelaufen zwischen den beiden? Ja, so wie sie sagte, ist, also geküsst haben sie sich, ne? Also das heißt, jetzt, also sexuell ist nichts weiter gelaufen, auch in einem Kuss. Ne? Das heißt, die Sache wird auch von dem Patenonkel erwidert. Ja, ich habe auch gesagt, ich habe mir dann, als ich das dann rausgekriegt habe, habe ich mir dann auch zur Brust genommen und natürlich gesagt, wie er das überhaupt erwidern kann, weil er ist eben der Ältere und hätte sagen können, okay, bis dahin und nicht weiter. Ja. Und ja, nun sagt er dann zu mir, ja, das hat sich so entwickelt und die Liebe kann er dazu jetzt auch nicht abstellen zu ihr und sie sagt natürlich mir dasselbe, ne? Und ja. Weißt du denn, wer den ersten Schritt gemacht hat? Nee, das weiß ich nicht. Das hat sich wohl so. Wäre mal interessant. Ja, sowas entwickelt sich nicht. Irgendjemand macht mal irgendwann den ersten Schritt. Ja, das weiß ich nicht. Ich denke mal eben eher, der erste Schritt ist erstmal von meiner Tochter ausgekommen, gehe ich mal von aus. Mhm. Und da hast du natürlich vollkommen recht, dann hätte er als Älterer, vor allen Dingen als Patenonkel, sofort nicht machen müssen. Ja, natürlich. Sofort. Ja. Ich meine, mit 16 ist sie vielleicht ein bisschen, da kann man das ja noch ein bisschen steuern. Vielleicht ist es ein netter Kerl, attraktiver Mann, und dass sie sich da so ein bisschen in ihn verguckt hat, wäre ja alles gar nicht schlimm, aber da müssen Grenzen gesetzt werden. Und ich habe sie auch dann. Eine Schwärmerei war das vielleicht. Das war vielleicht eine Schwärmerei irgendwie von ihr. Und das hat sie dann weiterentwickelt, weil er dann auch wahrscheinlich mitgemacht hat. Mhm. Jetzt stehst du da. Jetzt stehe ich da und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Vor allen Dingen jetzt will sie am 18. sind wieder Ferien. Da will sie dann auch zu mir kommen. Ja. Und will dann auch zu ihm. Ja, denke ich mal, ne? Bestimmt. Ja, und ich weiß natürlich nicht, wie soll ich da jetzt hinterhergehen? Soll ich sie einsperren oder soll ich sagen, okay, ich hol dich nicht ab, du kommst jetzt die Ferien nicht und bleibst da drüben? Schwierige Situation. Sie ist immerhin schon 16 Jahre alt und hat da fast schon alle Selbstständigkeiten und Rechte, die man so hat, fast alle. Ja. Fährt denn der Patenonkel auch schon mal dahin, wo sie wohnt? Nee. Also bis jetzt habe ich es nicht mitgekriegt. Vielleicht heimlich. Das weiß ich nicht, ob er sich da in Zug gesetzt hat. Auto hat er nicht. Ob er sich da jetzt in Zug gesetzt hat und da mal hingefahren ist. Hat der denn eine Partnerin oder ist er solo? Die hat er bis Ende Januar gehabt, ja. Ach, der hat eine Partnerin bis Ende Januar gehabt? Ja. Und das Ganze soll jetzt einen Monat, seit einem Monat gehen. Ja. Passt dann ja. Ja. Ich kann deine Verwirrung und deine Empörung sehr gut verstehen, Thomas. Ja, und? Wäre ich genauso drauf. Ja, ich hatte auch den absoluten Hals auf den Kerl. Habe ich auch. Warum macht der das mit? Ich habe den seitdem auch, als sie mir das gesteckt hat, habe ich mir ja nochmal zur Brust genommen und seitdem habe ich mit ihm also auch keinen Kontakt mehr und ich habe gesagt, er soll mir bloß nicht unter die Augen kommen, ich weiß nicht, was dann passiert. Ne? Also, ja gut, das muss jetzt nicht sein, aber man kann dem Mädchen ja gar nicht so eine Vorwürfe machen. Er ist der Schuldige, er ist der Ältere, der Erfahrene, er weiß, auf was er sich einlässt. Ich meine ja auch ihn, ne? Dass er mir nicht unter die Augen kommt. Ja, aber trotzdem macht er keine Dummheiten. Nee, also, das ist auch nicht die Lösung. Nee. Du wirst ja auch nicht deine Tochter verlieren. Das heißt, deswegen sage ich ja auch, ich weiß ja auch nicht, sie hat mir jetzt auch immer bis jetzt immer gut vertraut und sie hat mir dann auch alles erzählt und so und jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt auch in dem Jugendheim, da den Erzieher irgendwie was stecken muss oder soll oder lieber nicht, ich weiß es nicht. Ja, weißt du, letztendlich aber werden die auch nichts unternehmen können. Sie ist 16 Jahre alt und sie kann sich ja einen Freund ausgucken. Ja. Wenn sie jetzt noch jünger wäre, viel jünger, dann könnte man auch andere, aber sie ist 16. Wann wird sie 17? Dezember. Ja. Du hast mit ihm einmal gesprochen bisher. Ja. Und da hat er so gesagt, ja, die Liebe kann ja, man nicht aufhalten. So, ich sag, was soll ich denn jetzt machen? Ja, am besten wäre, wenn ich das so hinnehmen würde. Ich sag, sag mal, bist du verrückt? Ich kann das nicht so hinnehmen. Wie soll ich da? Ich komme mit meinen Gefühlen auch nicht klar. Wie war denn so bislang dein Verhältnis zu diesem Mann? Zu diesem Menschen? Eigentlich ganz locker. Auch locker. Wie ganz normale Geschwister eben halt so sind. Wir haben nebenbei gegrillt, Silvester Fondue gemacht und alles. Und waren zusammen auch mit deiner Freundin noch und ja. Und was sagen denn deine Eltern dazu? Ja, denen habe ich das noch nicht erzählt. Ich weiß selber noch nicht, wie wenig ich das alles erzählen soll, weil ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich spreche da jetzt erstmal mit niemandem drüber. Finde ich, kann man deinen Eltern erzählen. Warum willst du ihn dann auch schützen? Also ja, aber dann ich überlege mir auch, warum soll ich das erzählen? Dann müssten die das erzählen eigentlich. Ja, na gut, du bist weil ja... Weil ich ihnen jetzt so die Arbeit dann noch wegnehme. Na ja gut, aber du bist ja empört darüber und wahrscheinlich werden deine Eltern auf deiner Seite stehen und auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Vermute ich mal, ich weiß nicht, ja, wie die drauf sind. Ich auch, aber wie steht denn meine Tochter auch da? Ja, die hat für mich noch ein bisschen Welpenschutz. Die ist da irgendwie so reingeschlittert. Wie gesagt, das war vielleicht ein bisschen Schwärmerei, der war nett zu der und so weiter. Hat es Sinn, mit dem nochmal zu reden? Ich glaube nicht, ne. Ich habe ja auch, meine Tochter war zwischendurch nochmal, nachdem sie mir das gesteckt hatte, war sie bei mir nochmal übers Wochenende und da habe ich schon versucht, mit ihr irgendwie dann... Du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Tochter. Ja, sie hat es dir gesagt. Deswegen ist das jetzt wirklich ein Seiltanz, dass du nicht zu massiv reagierst, um das Vertrauen zu deiner Tochter nicht kaputt zu machen. Genau. Denn du willst dein Verhältnis ja weiterhin gut haben zwischen ihr und dir. Das heißt, glaubst du ihm denn, dass er verliebt ist oder witterst du da, dass er einfach nur scharf auf sie ist? Ich denke mal, dass er mehr scharf drauf ist, um so ein junges Mädel mal umzukriegen. Oder was. Neigt er dazu, dass er sich auf Jüngere konzentriert? Ja. Ja, das auch? Ja. Wie alt war seine Freundin? Die war 26. Ja. Ja, und die davor waren auch alle jünger. Ja, ja. Also es bleibt dir wahrscheinlich gar nichts übrig, als mit deiner Tochter nochmal sehr eingehend zu reden. Das ist natürlich sehr schwer, wenn sie sich jetzt meint, verliebt zu haben, ihr das irgendwie auszureden. Ja, eben. Ich würde sie auch ganz offen darauf hinweisen, dass du da sehr skeptisch bist, ob er nicht nur einfach sie ins Bett haben will, scharf drauf ist. Habe ich auch schon gesagt. Und ich habe auch gesagt, dass ich mit der ganzen Situation nicht klarkomme. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Auch wenn irgendwelche Familien feiern sind oder Feste meine Mutter uns mal zum Grillen einlädt und da kann ich doch nicht sagen. Wie ist das Verhältnis zwischen ihm und deinen Eltern? Ja, eigentlich sonst auch ganz gut gewesen. Und jetzt hat er natürlich auch ein schlechtes Gewissen, dass er mir jetzt nicht über den Weg läuft. Letztens war eine Familienfeier, Geburtstag von meinem Vater. Bewusst, dass ich da hinkomme mit meiner Tochter, dann ist er natürlich nicht hingekommen. Ne? Na, der Hintergrund meiner Frage war, könnte deine Mutter oder dein Vater, je nachdem wie viel Einfluss sie auf deinen Bruder haben, ihn mal richtig ins Gebet nehmen? Das ist meine Mutter vielleicht, ja. Ja, sprich mit deiner Mutter. Berate die Situation mit deiner Mutter. Bezieh sie sofort mit ein. Finde ich schon, es ist ihr Enkelkind, du bist der Sohn, der andere Mann ist ja auch ihr Sohn. Dass man vielleicht jetzt, wenn es wirklich stimmt, dass es erst seit einem Monat läuft, das wissen wir ja gar nicht, kann ja sein, dass es schon länger läuft, dass man jetzt noch am ehesten die Notbremse ziehen kann. Mehr kann ich gar nicht sagen, Thomas. Ich kann dich komplett verstehen. Ich weiß auch nicht, wie soll ich jetzt reagieren, wenn sie jetzt in den Ferien hierher kommt. Soll ich sie laufen lassen und mit dem Gewissen, dass sie da hinrennt zu ihm? Oder du kannst sie nicht einsperren, du musst sie laufen lassen. Du musst alles tun, damit deine Tochter dir vertraut und dass sie dich nicht als Gegner sieht. Ja. Je mehr, du musst sie zu Verbündeten haben. Wenn sie, sie muss dich zum Verbündeten haben, dann hast du eine Macht. Ja. Wenn du aber jetzt volle Kanne dagegen schießt, kannst du gar nichts mehr machen. Dann macht die dicht und nach dem Motto, jetzt erst recht. Du wirst wohl übel einige Sachen dulden müssen. Ja, gut. Red mit ihr ausgiebig, red mit deiner Mutter und wenn es geht, red vielleicht auch nochmal mit dem Typ. Aber das kannst du besser einschätzen, ob das Sinn hat. Ich denke, aber ich verstehe, in deiner Situation und du bist in gewisser Weise in der Zwickmühle. Ja. Red mit deiner Mutter erstmal. Ja, dann werde ich das nochmal probieren und dann. Thomas, alles Gute wünsche ich euch. Schönen Dank, schönen Abend noch. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 oder E-Mail domian@wdr.de und hier ist Jenny. Jenny ist 22. Hallo Jenny. Hallo. Jenny, was geht's? Und zwar, ja, ich fange am besten von ganz von vorne an. Ich bin damals mit 14 von zu Hause ausgezogen. Warum? Hab tierische Probleme mit meiner Mutter gehabt, beziehungsweise eher mit meinem Stiefvater. Hat meine Mutter dann damals vor die Wahl gesetzt, entweder ich oder er. Was waren das für Probleme mit dem Stiefvater? Ich bin die älteste von dreien. Ich bin nicht seine leibliche Tochter. Mädels? Drei Mädels? Drei Mädels, genau. Ja. Meine beiden Schwestern sind von ihm und sobald meine beiden Geschwister Scheiße gebaut haben, habe ich einen drüber gekriegt. Ah, verstehe. Immer. Egal, also, was war. Er hat klar, die Doofe. Klar Unterschiede gemacht zwischen dem leiblichen Kind und zwischen dir. Richtig. Mhm. Und da hatte ich dann mit 14 irgendwann die Schnauze voll. Mhm. Bin dann ausgezogen, zu meinem leiblichen Vater erst. Und deine Mutter hat dich auch ausziehen lassen? Die hat mich sogar noch direkt zu ihm gebracht, ja. Mhm. Dann habe ich ja flüchtig immer Kontakt zu meiner Mutter gehabt. Mhm. Und vor 2 Jahren habe ich dann den Kontakt komplett zu ihr abgebrochen. Weil? Auf Raten von einer Psychologin. Warum? Weil jedes Mal, sie hat mich immer nur dann angerufen, wenn sie Probleme hatte. Ach so, also sie hat dich ausgenutzt. Ja, kann man so sehen. Und vor 5 Wochen circa habe ich dann einen Anruf gekriegt von ihr, dass sie sich jetzt von ihm getrennt hat. Mhm. Und dass sie jetzt eine eigene Wohnung hat und sie wieder Kontakt zu mir haben will, weil hat er ihr den angeblich verboten. Mhm. Und ja, ich bin dann blauäugig direkt mit meinem Mann hin zu ihr. Du bist verheiratet schon? Ja. Ja. Bin dann zu ihr hin und als ich sie gesehen habe, erstmal war sie volltrunken. Ach, sie ist Alkoholikerin? Oder nicht? Dazu komme ich gleich, genau. Ja. Und also von einer gestandenen Frau zum Wrack. Mhm. Also ein aufgequollenes Gesicht. Ich habe gedacht, ich erkenne meine eigene Mutter nicht mehr. Die hat mich in den Arm genommen. Ich habe mir, ja, seitdem ich 14 bin, immer gewünscht, wieder einen vernünftigen Kontakt zu meiner Mutter zu haben. Du hattest sie ja nun eine ganze Weile nicht gesehen. Richtig. Mhm. Und wenn ich bedenke, das Verhältnis zu meinen Schwiegereltern ist wesentlich besser, mhm, wie die 14 Jahre bei meinen eigenen, also bei meiner ja, Mutter. So, jetzt war sie da voll trunken und sie sah ganz schrecklich aus. Und wie ging es denn weiter? Ja, dann erzählte sie halt, dass sie jetzt in die Klinik geht, weil es war sie von so einem Beruhigungsmittel abhängig, wollte sie von entziehen und entgiften. Mhm. War dann auch in der Klinik. Wir haben sie dann auch abgeholt, nachdem sie entgiftet hat. Und ich habe dann gesagt, wenn was ist, soll sie anrufen und sie könnte dann auch wohl für ein paar Tage hinkommen. Ja, und dann rief sie dienstags abends an, ob wir sie mittwochs dann abholen können. Mhm. Haben sie auch gemacht und mittwochs war auch noch alles in Ordnung. Und donnerstags, ich war arbeiten, da kriege ich kurz nach 10 einen Anruf von ihr, völlig hysterisch, sie hätte so starke Entzugserscheinungen, ich müsse versuchen, sofort nach Hause zu kommen. Mhm. Da habe ich mit meinem Chef gesprochen, mein Chef gesagt, ja komm, geh mal. Ich bin nach Hause gekommen, ich hatte hier vorgefunden, ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Also völlig panisch, völlig hysterisch, schreit mich an, sie bräuchte jetzt unbedingt einen Rotwein und ich solle ihr jetzt einen holen. Ich habe, In welchem Problem oder Dilemma oder Konflikt steckst du jetzt, Jenny? Also ich habe am Donnerstag oder am Freitag daraufhin habe ich dann zu ihr gesagt, nachdem ich bei einer Ärztin war, die mir gesagt hat, dass sie halt stark alkohol- und tablettenabhängig ist, habe ich dann zu ihr gesagt, ich sage, entweder fährst du jetzt alleine nach Hause und trinkst da so lange deinen Alkohol, bis du dran krepierst. Oder du gehst halt wieder in die Klinik. Weswegen hast du mich konkret angerufen? Ich komme damit nicht klar. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Also sie sagt, im ersten Moment sagt sie, sie will nie wieder trinken. Mhm. Im zweiten Moment trinkt sie dann doch wieder. Mhm. Und ich habe mit meiner Schwester telefoniert, die sagte, die hätte jetzt schon in den 8 Jahren, wo ich nicht zu Hause war, wäre sie schon so oft in Kliniken gewesen, hätte so oft vom Alkohol entzogen. Als sie ausgezogen ist, ist sie auf meine Schwestern losgegangen. Sie ruft mich tagtäglich an und erzählt mir von Du hast natürlich, Du hast natürlich irgendwo eine Sehnsucht, wieder ein Verhältnis, ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter zu haben, was man ja auch verstehen kann. Hm. Hast du, ne? Ja, klar. Irgendwo. Sonst wärst du ja auch nicht jetzt, so wie du es gerade geschildert hast, dann auch gleich zu ihr hingefahren und hättest dich wieder um sie gekümmert. Richtig. Andererseits hat diese Frau dir ja auch sehr viel angetan. Jede Menge. Sie hat dich ja damals im Stich gelassen. Mhm. Sie hat sich ja nicht vor ihr Kind gestellt, als der Typ dich schlecht behandelt hat, sondern hat dich gehen lassen. Mit 14, das ist ja schon ein starker Tobak. Ja. Jetzt ist sie eine gebrochene Frau. Sie ist alkoholabhängig und wahrscheinlich medikamentenabhängig auch noch, ja, wie du es gerade geschildert hast. Schwankt hin und her und versucht dich jetzt mit in ihr Gossenleben mit reinzuziehen. Ja. So klingt es für mich. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Du hast einigermaßen Ruhe in deinem Leben gefunden. Du hast einen Mann, hast Schwiegereltern. Du hast gerade gesagt, dass du einen ganz guten Kontakt zu denen hast. Einen super guten. Also meine Schwiegereltern sind für mich meine Eltern. Ja, das ist deine Familie. Richtig. So, jetzt funkt deine Mutter dir wieder in dein Leben rein. Damals hat sie dir schon alles versaut und jetzt fängt sie wieder an und macht dir alles kaputt. Nicht alles, ja, aber sie ist ein Störfeuer. Ja, selbst mein Mann, der, sobald er nur Mama hört oder Andrea, kriegt der... Schon einen zu viel. Ja. Weißt du, was ich finde? Wenn es auch sehr hart klingt, lass sie fallen. Lass sie fallen. Lass sie komplett fallen. Sag ihr, du hast die Chance, mit mir, deiner Tochter, Kontakt zu haben, erst dann, wenn du absolut trocken bist. Vorher will ich mit dir nichts zu tun haben. Ja, da kommt sie dann aber mit dem Klepper, sie will sich dann umbringen. Dann soll sie es sagen. Lass sie es sagen. Das ist eine miese Erpressertour. Das machen so viele Leute, die in einer ähnlichen Situation sind. Da darf man sich nicht von beeindrucken lassen. Weil wenn man sich davon beeindruckt, wird man mit reingesogen in diese kaputte Welt. Und dir tut es nicht gut. Nein, dir tut es, wie du es gerade gestellt hast, dir tut es überhaupt nicht gut. Naja, ich bin auch nur noch ruhig. Mein Mann merkt, dass es mir nicht gut geht. Ich meine, die hat ja schon mal einmal eine Psychologin damals gesagt, brechen Sie den Kontakt ab. Und da war es noch nicht so dramatisch, wie es jetzt zu sein scheint. Richtig. Brich ihn ab, den Kontakt. Sag ihr, sie kann kommen. Aber sie soll dann kommen, wenn sie sich im Griff hat. Wenn sie sich selbst im Griff hat. Dann stehen die Türen auf, aber vorher nichts, gar nichts zu. Ja. Ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst. Sie ist, wie alt ist sie? 43, so. 44. So. Da ist man doch verantwortlich für sein eigenes Leben. Eigentlich ja. Ja, eigentlich ja. Und wenn sie ihr Leben ändern will, geht sie in eine Klinik. Und dieses ganze Gejammer von den Alkoholikern kann ich nicht hören, weißt du? Dieses hysterische Verhalten. Ja, das kriege ich auch schon viel. Zu viel, deswegen. Ja, ja, ja. Dieses hysterische Verhalten und Vorwürfe und Reden und diese Theatralik, dann bringe ich mich um. Nein, da darf man sich nicht von beeindrucken lassen. Ja. Schütze dich und vielleicht führt dein radikales Verhalten dazu, dass sie aufgerüttelt wird. Ja. Somit könntest du durch deine Härte vielleicht sogar etwas sehr Gutes bei ihr bewirken. Mehr kann ich nicht sagen, Jenny. Das ist meine Meinung. Dann werde ich das mal ausprobieren, ob ich das auch durchhalten kann. Ja, überleg mal, ob es für dich ein Weg ist. Ich habe dir nur mal so meine Meinung gesagt. Ja, ist auch richtig so. Ja. So, dann wünsche ich aber dir und deiner Familie und deinem Mann, deiner Ehe alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören, Jenny. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Ilse. Ilse ist 74. Guten Morgen, Ilse. Guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin ja ganz baff, dass ich durchgekommen bin. Hab angerufen und war sofort bei euch in der Redaktion. Ja, super. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber sagen wir mal, innerhalb von 5-6 Jahren, die mich dieses Problem nun schon begleiten, immer in großen Abständen. Ja. Also ich brauche deinen Rat, deinen weisen Rat. Na, weiß. Fair und mit Anstand aus einer Situation rauskomme, in die ich mich selber rein manövriert habe. Hm. Erzähl mal. Also, ich bin in 1986 bis 88 Mitte war ich befreundet mit einem Mann, der 3 Jahre jünger ist als ich. Und dann waren 6 Jahre Pause, weil ich ihn verlassen habe, weil ich das nicht mehr auf die Reihe kriegte mit Familie und ähnlichem. Ich habe selber 3 Kinder, die damals im Studium waren, ja. Und die forderten meine ganze Aufmerksamkeit und inzwischen sind sie auch mein ganzer Stolz. Mhm. Ich freue mich dran, weil sie gut gelungen sind. Mhm. Und er machte sie mir immer relativ schlecht und das konnte ich nicht aushalten. Und dann waren noch so andere Dinge, so dass ich ihn verlassen habe. Dann hat er sich sofort eine andere Frau gesucht und 6 Jahre später ruft er mich zu irgendeinem Jubiläum an und eine Stunde später ist er bei mir hier auf der Matte. Das hat aber die Ursache, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, die große Alte. Also er hat mich sexuell geweckt und ich war so richtig gut mit ihm sexuell. Großer Anziehungspunkt ist das, ne? Wenn man, genau. Wenn man sich so gefunden genau. hat. Ja, ja. Da sieht das man. Das ist sowas, was mich auch immer wieder umgestimmt hat, mit trotz großer Pausen dann wieder mit ihm Kontakt. Ah, also immer wieder so in den 90er Jahren gab es zwischen euch beiden Kontakt und das war dann eher ein sexueller Kontakt. Ja, der keine Öffentlichkeit hatte. Ja, also war auch keine Liebesaffäre, sondern eine Sexaffäre. Ich glaube, ja. Ja, muss man dann so sagen. Von meiner Seite wohl. Ich habe ihn sehr geliebt, aber irgendwie ist mir das verloren gegangen im Laufe der Zeit. Bei dir waren am Anfang mehr Gefühle im Spiel und ja. Das ist aber dann verloren gegangen. Wie ist denn die Situation heute, 2010? Naja, 2010 läuft das immer noch so, dass immer. Also nun inzwischen beide im Ruhestand mehr Zeit haben und dass das jetzt fast alle 14 Tage passiert und dass es für mich inzwischen so schwierig ist, weil nun die emotionale Seite völlig abgekühlt ist, dass ich denke, das ist nur noch eine würdelose Angelegenheit. Also natürlich genieße ich die Nähe und die Zärtlichkeit, aber... Also der kommt alle 2 Wochen zu dir und dann geht es nur um Sex? Ja, auch ein bisschen Unterhaltung, aber wenig. Wenig. Ein bisschen Unterhaltung vorher, um... Also, um ein bisschen Unterhaltung hinterher. Und dann war es das. Ja, und das Ganze in 2-3 Stunden und dann war es das. Und das passiert immer bei dir? Immer bei mir, nur bei mir. Hat er denn zurzeit auch noch irgendeine Beziehung laufen? Natürlich, er hat sich diese Beziehung, die er damals hatte... Ach, die läuft immer und noch. ...die er 6 Jahre lang hatte... Die hat er noch heute. Er hat nicht nur die Beziehung, sondern er hat sie dann auch irgendwann noch geheiratet. Jetzt sagst du gerade, dass die gefühlsmäßige Ebene ist komplett abgekühlt bei dir. Ja. Macht dir denn der Sex mit ihm Spaß? Auch nicht mehr. Warum machst du es denn dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich fair aus der Situation rauskomme. Na, hör mal, Ilse. Was heißt denn fair? Indem du einfach sagst, ich möchte es nicht mehr. Dann bist du doch nicht unfair, wenn du das machst, wenn du das sagst. Also ich habe jetzt letzte Mal gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ja, genau. Ist das recht? Hat er nicht verstanden. Ja, dann muss das halt, dann ist es sein Problem, wenn er es nicht versteht. Das ist das Recht eines jeden Menschen, wenn er in Sachen Sexualität in bestimmten Konstellationen keine Lust mehr hat. Punkt. Da gibt es gar nichts zu erklären. Das muss man ja nicht erklären, warum du keine Lust mehr hast. Du hast keine Lust mehr. Das heißt, wenn der nächste Anruf kommt, sage ich, nö, ich habe keine Lust mehr. Ja, du sagst, ich habe keine Lust mehr und ich finde, wir sollten diesen Kontakt doch jetzt dann beenden. Weil du willst ja mit dem so auch nicht irgendwie Kontakt haben, oder? Ohne Sex. Nö. Nö, interessiert er dich nicht mehr. Die Sache ist gegessen. Die Sache ist gegessen. Da lebt er in einer völlig anderen Welt als ich. Und die Gespräche mit dem sind auch nicht so, dass du die nur unbedingt haben musst. Naja, er ist ein kluger Mann. Ich freue mich immer, wenn ich die männliche Seite der Weltsicht auch noch kennenlerne, weil ich ja als Frau schon sehr lange allein lebe. Ja. Mit 43 Jahren schon verwitwet und habe im Grunde genommen, außer meinem Sohn, mit dem ich noch einen sehr guten und intensiven Kontakt habe, wenig männlichen Kontakt. Na, aber immerhin den Sohn. Ja, und der... Mit dem du dich gut unterhalten kannst und du bist ja, stolz auf ihn. Ja, in letzter Zeit immer besser. Ja, wie alt ist der Sohn? Der ist 48. 48, was macht der vom Beruf? Der ist Mediziner. Mediziner, ja. Hast du einen tollen Gesprächspartner. Glaubst du wohl. Ja. Und die Tochter ist Pfarrerin und die andere Tochter ist Betriebswirtin. Ja, Gratulation, mit hast du aber... Prüfungsexamen. 3 tolle Kinder großgezogen. Klasse Kinder, ja. Wissen die das, dass du da immer noch so ein Techtelmechtel hast laufen gehabt? Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, mein Sohn ahnt es. Der wird dann weil geschmunzelt er auch nicht haben. Verheiratet ist. Die Mama wird da gedacht haben. Ja. Ja, er ist schwul. Ist ein bisschen was anderes als... Ja, aber hat er vielleicht noch mehr Verständnis dafür, als wenn er ein biederer Herr geworden wäre. Aber es gibt auch biedere Schwule. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist einfach auch für Gespräche, wenn wir andere Dinge, die ein bisschen tiefer gehen, ansprechen. Das ist bei ihm einfacher als mit den Töchtern. Mhm. Töchter sind von der Familie sehr absorbiert. Interessant ist das. Die eine Tochter ist Pfarrerin. Und ja, dann sagst und du trotzdem da, für mich keine Seelsorge. Finde ich verrückt, ne? Das ist eigentlich schon voll. Ja, dann kannst du mit dem Sohn eher mit dem über Seelenangelegenheiten reden, als mit der Tochter, die Pfarrerin ist. Ja, naja. Ich habe ja noch eine ganz verrückte Idee. Ich wollte jetzt, weil ich in eine Kreativwerkstatt gehe, mir meinen eigenen Sarg basteln. Na, du bist ja ganz jeck, würden wir hier in Köln sagen. Ja, bin ich. Ich hoffe, dass du nicht irgendwie erkrankt bist, oder? Überhaupt nicht, nein. Nee, aber ich habe bis vor kurzem ehrenamtlich in so einer alten Einrichtung gearbeitet und habe das jetzt aufgegeben und mache jetzt nur noch, habe angefangen mit Aquarellmalen und ja, super. Kreativwerkstatt. Sehr gut. Das heißt, habe sonst das Gefühl, ich bin jetzt niemandem mehr verantwortlich. Ich habe sehr, sehr lange auch Verantwortung getragen und das ist jetzt vorbei. Ja, und das ist ja auch eine stolze Lebensleistung vorzulegen, wenn du von deinen Kindern erzählst. Das hast du ja nun alles bewerkstelligt. Und zusammen mit deinem Partner am Anfang, aber hinterher auch sehr lange alleine dann eben. Sehr lange alleine, ja. Erzähl mir das mit dem Sarg. Du willst dir deinen eigenen Sarg basteln? Ja, ich will den Schreinern. Ich habe einen wunderschönen Schreiner, einen wunderschönen Sarg gesehen und habe gedacht, sowas könnte ich mir ja in dieser Kreativwerkstatt selber schreinern. Und der Mann, der die Kreativwerkstatt leitet, also das bin ich ja nur unter Männern. Das finde ich auch wieder wunderschön. Und da hast du deinen männlichen Part im Gespräch. Ja, habe ich wieder. Das habe ich mir aber ganz bewusst da gesucht und habe gedacht, aber weil der Mann mich auch sehr ermutigt hat in unserer Freiwilligeneinrichtung und hat gesagt, also du solltest da kommen und ich bin auch handwerklich begabt. Aber Ilse, wenn du jetzt, also ich hoffe mal, dass du noch mindestens 20 Jahre schön gesund lebst. Ja, das sagt mein Sohn auch. Ja, und wenn jetzt der Sarg fertig ist, steht er dann bei dir im Keller oder wo kommt er hin? Ja, das ist ja die Frage. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen soll, aber ich habe so ein schönes Modell gesehen in der Schreinerei und ich fände es schön, wenn ich es machen könnte. Ja, dann mach es doch. Aber ist es dir nicht ein bisschen gruselig, vorzustellen, ich bastel hier jetzt etwas, irgendwann liege ich da drin? Nö. Ich muss ja doch, irgendwann sind wir da alle dran. Ja, klar. Finde ich alles... Ich bin auch so, ich bin gläubig, sage ich ganz vorsichtig, weil ich weiß, dass du das nicht bist. Ja, aber ich, Gottes Himmels Willen, ich respektiere das wirklich aufs Tiefste, wenn Menschen gläubig sind. Aber nicht so bigott. Ja. Und also, engstirnig. Hast du ein Haus oder eine Wohnung? Nur eine Eigentumswohnung und da ist kein Platz für so einen Sarg. Und der Mann, der die Werkstatt leitet, hat zu mir gesagt, die können wir doch so lange hier hinstellen. Okay. Er weiß, wie lange der stehen muss. Ja, aber wenn der doch das tolle Angebot gemacht hat, dass der Sarg da stehen kann, dann mach's doch und stell ihn dahin. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, mach es. Ja. Finde ich sehr schräg. Der Schreiner hat ohnehin gesagt, ich kann kommen und kann das bei ihm in der Werkstatt teilweise auch erledigen. Und kannst auch immer wieder mal kommen, den Sarg angucken, wenn er fertig ist. Ich will ja selber machen. Ich will das Holz selber machen. Ich weiß. Ich meine, wenn du ihn fertig hast und du lagerst ihn dort, kannst du immer wieder... Nein, dann ist ja der Leiter von der Kreativwerkstatt so begeistert, dass er gesagt hat, ich mache auch einen und wir machen eine Ausstellung. Und bestellen die Presse. Ja, super. Finde ich alles super. Finde ich ganz toll. Welche Farbe soll er haben? Das ist Tannenholz und das ist überhaupt nicht gefärbt, das ist nur gewachst. Ach so, und du möchtest ihn in eine bestimmte Form bringen und schnitzen? Und ganz glatt und nur mit Rundungen und anthroposophisch, also ohne große technische Mittel dran. Und außen habe ich zu meinem Sohn gesagt, Fäden, das ist aber falsch, das sind Stricke und das sind so Taue, wie sie beim Schiff benutzt werden. Ach so. Also, ich finde, du solltest deinen Sarg dir herstellen und mit viel Spaß. Und um auf das Grundthema zurückzukommen, finde ich völlig in Ordnung, wenn du sagst, wenn du dem Herrn sagst, dass du nicht mehr interessiert daran bist und du möchtest den Kontakt jetzt einschlafen lassen. Wir hatten eine schöne Zeit gehabt und jetzt ist es gut. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Finde ich gut. Also. Genau das hat mir jetzt gefehlt. Ilse, es hat mir sehr viel Spaß Wenn gemacht. Wenn jetzt einer aus meiner Sippe mitgehört hat, dann wisst ihr alles. Du hast es gerade bei mir schon ganz große Pluspunkte mit durch deinen Namen. Wieso? Weil ich nämlich in Berlin eine wunderbare, etwas schon ältere Tante Ilse habe. Ach, ich würde dich furchtbar gerne mal pötzen. Die ich sehr mag. Und wenn ich Ilse höre, denke ich immer an meine Tante Ilse in Berlin. Naja. Aber es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, Ilse. Bist du noch da? Ach. Du bist weg, du bist die Leitung weggebrannt. Aber wir waren eh fertig und falls sie uns jetzt irgendwie im Radio oder Fernsehen noch hört, schön mit dir gesprochen zu haben, alles Gute und mach es genau so, wie wir es gerade besprochen haben. So, 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und um 1.46 Uhr gleich kommt die Lore. Und Lore ist 61. Guten Morgen, Lore. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Und was geht's bei dir, Lore? Ja, um eine Krankheit. Ich habe COPD. Das ist eine sehr schwere Lungenerkrankung, an der auch Roland Kaiser erkrankt. Kaiser, ja, genau. Der will ja eine neue Lunge haben. Genau, der hat eine Lunge bekommen, der Roland Kaiser. Hat die schon bekommen? Ja, hat, ich glaube, am Freitag ist die Transplantation übernommen worden, durchgenommen worden. Ja, ja. Durchgeführt worden. Ja, ich habe also spastische, chronische, vereiterte Bronchitis. Ja. Ich war jetzt 6 Wochen in einem Krankenhaus. Wie lange hast du das in dieser Krankheit schon, Lore? 10 Jahre. 10 Jahre. Warst du auch starke Raucherin früher? Ja, ja. Ich habe jetzt erst vor zwei Monaten aufgehört. Wie viel hast du früher so geraucht im Durchschnitt am Tag? Eine Schachtel. Eine Schachtel. Starke Sorten? Bitte? Starke Sorten, Zigarettensorten? Ja, ja. Rancho Schwarz, das ist ein ganz starker Tabak. Ja. Ja, und diese Erkrankung bekommen in der Tat sehr viele Menschen, die sehr stark geraucht haben über viele Jahrzehnte. Ja, ja, 45 Jahre. Wie geht es dir? Bitte? Ich habe nur aufgehört, wo ich meine Kinder gekriegt habe. Also, und danach dann wieder? Ja, genau. Ja. Und bin froh, dass ich diese Krankheit nicht meinen Kindern vererbt habe. Ja. Die haben das Gott sei Dank nicht. Wie geht es dir denn zurzeit? Ja, nicht gut. Hm. Ich befasse mich jetzt schon so mit dem Tod, weil die haben mir ganz klar gesagt, dass ich, dass das nicht mehr lange dauert, dass ich an der Maschine muss und eine Beatmungsmaschine? Ja, und dann auch nicht von der Maschine mehr wegkomme. Hm. Ich habe zum Beispiel jetzt Sauerstoffflasche zu Hause. Hast du jetzt im Moment auch so einen Sauerstoffröhrchen in der Nase? Ja, augenblicklich nicht. Ja, aber. Aber muss ich gleich wieder. Achso, wegen des Gesprächs hast du es rausgenommen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt so atmest, fällt dir das Atmen schwer. Ja, ja. Hast du, ich kann also nicht länger laufen und dann muss ich mich wieder hinsetzen und nach Luft schnappen. Mhm. Tut diese Erkrankung eigentlich auch weh? Hat man da Schmerzen im Lungenbereich? Ja, ja. Was sind das für Schmerzen? Richtig so. So in der Brust, so ein Stechen. Mhm. Dass die schon dachten damals im Krankenhaus, dass ich einen Herzinfarkt hätte, weil der ganze Brustkorb am Stechen und Schmerzen beim Atmen und so. Mhm. Alter, aber das kam von der Lunge dann. Wenn du dir jetzt vor Augen führst, dass du ja wahrscheinlich die Krankheit selbst durch dein Verhalten verursacht hast, wie denkst du darüber, dass du so starke Raucherin warst früher? Ja, ich mache schon Vorwürfe und ich weiß noch, mein Sohn war klein, der sagt, Mama, hör auf, das stinkt. Und ich war rücksichtslos und habe keine Rücksicht genommen auf ihn. Lebst du eigentlich lebst du heute alleine? Ja, ich lebe in einer stationären betreuten Einrichtung. Ach so, ja. In so einer Wohngruppe. Wie kommt das, dass du da in so einer Einrichtung lebst? Ja, ich habe mir Messer vor 3 Jahren in den Bauch gehauen. Was hast du dir? Löcher in den Bauch gehauen? Nein, Messer in den Bauch gejagt. Ich bin borderline. Ach so. Also du hast schon eine seelische Erkrankung. Ja, ja. Und hast einen Selbsttötungsversuch unternommen. Du hast ja ein Messer in den Bauch gerammt. Ja, oder Zigaretten auf dem Arm ausgemacht. Wie ist denn das ausgegangen mit dem Messer im Bauch? Ja, war ich auch in der WG und da wurde ich halt gefunden. Das muss doch wahnsinnig wehgetan haben. Nö. Nee? Nö. Aber es war keine tödliche Verletzung. Warst du denn da lange im Krankenhaus danach? Ja, ja. Ich war ein bisschen verletzt. Bitte? Der Magen ein bisschen verletzt. Der Magen war verletzt. Hm. Ja. Mein Gott. Das heißt, du bist jetzt in einer Gruppe, wo auch Leute ein bisschen auf dich aufpassen? Ja, aber trotzdem, wie ich jetzt aus dem Krankenhaus kam, habe ich mich so einsam gefühlt. So alleine. Wohnst du denn? So mit Gefühl. Hast du denn da dein eigenes Zimmer oder eine eigene Wohnung? Ja, eigenes Zimmer. Eigenes Zimmer. Konnte meine Möbel, meine eigene mitnehmen. Verstehe. Aber zum Essen musst du dann in einen Esssaal gehen, oder wie geht das? Ja, ja. In so einem Speiseraum. Speiseraum. Und kommst du mit den anderen Leuten da klar, oder ist es eher schwierig? Schwierig, weil die sind noch kränker wie ich. Mhm. Und, wenn man diese schwere Erkrankung hat, das hat man nun auch am Beispiel von dem Sänger Roland Kaiser mitbekommen, gibt es ja eigentlich nur eine Rettung, nämlich die Transplantation. Ja, eine neue Lunge. Ja. Bist du da auch auf irgendeiner Liste? Nee, ich will nicht. Du willst nicht? Nee, ich will nicht. Ich setze mich so mit dem Tod auseinander und ich bin 60 Jahre alt geworden und mein Sohn, der war jetzt auch im Krankenhaus, der war am Bein und sagt, Mama, kämpfe, ich brauch dich noch. Ich sag, ja, du bist so 38, du brauchst mich doch nicht. Dann sagt er, doch, ich brauch dich noch. Mhm. Aber du willst nicht mehr. Nee, ich hab zu viel gekämpft. Dein ganzes Leben lang? Ja, wenn ich das höre mit dem Missbrauch in der Kirche und so, bin ich auch betroffen. Bin von Geburt auf in Heimen gewesen. Das heißt, solche schlimmen Sachen hast du auch erlebt? Ja, die Nonne haben mich im Schweinestall gesteckt, da musste ich bei den Schweinen schlafen und solche Sachen alle. Das heißt, die Vorstellung, dass diese Erkrankung zum Tode führen wird, ist für dich nicht so erschreckend? Nee. Mhm. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Mhm. Warum hast du mich angerufen? Ja, ich wollte das mal erzählen. Und auch appellieren, dass das Rauchen so nicht schädlich sein kann. Da bist du natürlich hat dein Wort Gewicht, wenn du so etwas sagst. Wenn man so eine schwere Erkrankung hat, ist das schon eine Warnung für junge Leute auch. Ja. Du hast gerade sowas gesagt, dass du dich da in dieser Einrichtung doch schon einsam fühlst. Ja, trotzdem das Team unheimlich nett ist. Das ist ein ganz junges Team und so. Kommt denn dein Sohn dich nicht oft besuchen? Nee, der ist in München. Und wo wohnst du? Oder wie viele Kilometer entfernt wohnst du? Ich wohne in Münster. Achso, das ist nicht weiter. Das weiter. Münster und München ist weit. Meine Töchter wohnen in Rheine. Und du hast nur diesen einen Sohn? Also und zwei Töchter. Ach so, genau. Da waren nämlich noch mehr Kinder, hast du gerade gesagt. Ja, drei Kinder. Und wo leben die? In Rheine. Und hast du mit denen den Kontakt? Ja, ich habe unheimlich guten Kontakt zu meinen Kindern. Aber dann eigentlich dürftest du dich doch so grundsätzlich im Leben dann nicht so einsam fühlen, oder? Ja, das ist ja das Schlimme. Ich habe Freunde und alles, ne? Und die Physiologen schütteln mit dem Kopf. Ich fühle mich trotzdem einsam und das Gefühl, ich falle allen zur Last und so. Ne? Und da sagte mein Psychologe, ja, Frau Hina, das ist so, wie wenn Sie an einem gedeckten Tisch sitzen und trotzdem hungern. Ja, du hast gerade sowas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Du hast gesagt, ich habe so viel gekämpft in meinem Leben und habe ich habe 12 Jahre bin ich trocken. Mit Alkohol. Ach, das gab es auch noch. Tablettenentzug und jetzt bin ich Diabetiker, habe meine ganzen Knochen kaputt. Hast du so für dich das Gefühl, die Batterie ist leer? Ja. Was sagen wir? Ich wollte das einfach nur mal erzählen und so auch verstehe. Appellieren. warnen. Ja, dass die Leute das Rauchen sein lassen. Dass die Leute nicht rauchen, das wolltest du sagen. Ja. Ja. Mhm. Wie geht denn das jetzt weiter mit der Behandlung der Erkrankung, Lore? Ich kriege Medikamente, ich habe den Sauerstoff. Mhm. Und das wird nichts besser, ne? Das wird das nicht haben besser. Mir gesagt. Da kann man nur hoffen, dass es nicht schnell. Ich habe jetzt ständig eitrigen Auswurf, ne? Liebe Lore, ich möchte, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und dass wir im Hintergrund nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Deine Warnung ist, glaube ich, sehr gut angekommen und ich finde auch sehr gut, dass du angerufen hast und das so erzählt hast. Ja, endlich mal durchgekommen. Ja, genau. Von meiner Seite aus wünsche ich dir trotz der schwierigen Situation von Herzen alles Gute und viel Kraft. Danke. Und wir melden uns jetzt noch. Ein Autogramm von dir. Na klar, wenn dich gleich mal ein Psychologe anruft, dem sagst du deine Anschrift und dann schicke ich dir sehr gerne eins. Ja. So, liebe Lore, du legst auf und wir melden uns. So, wie du bist, ne? Alles Gute wünsche ich dir, vielen Dank. Ja. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Und hier ist Markus. Markus ist 34. Guten Morgen, Markus. Hallo, Domian. Ja, Markus, hi. Hi. Was geht's? Bei mir geht's darum, ich wiege 234 Kilo. 234 Kilo? Ja. Wie groß? 1,85 Meter. Wow, das ist natürlich eine Menge. Ja, mein Problem ist, ich habe schon fast jede Diät versucht. Ich war jetzt vor kurzem in der Reha-Klinik, habe da auch 18 Kilo abgenommen. Aber mein Körper ist so schon, die Knie, das Kreuz, so kaputt schon, dass mir eigentlich bloß noch eine Operation hilft. Was für eine Operation wäre das? Das wäre die Operation Magenverkleinerung, also ein Schlauchmagen. Ja, ich kenne das, ich weiß es. Mhm. Ich war schon bei verschiedenen Ärzten und ein Arzt wird mich operieren, bei uns in der Stadt sogar. Ja. Aber die Krankenkasse lehnt ab. Wie bitte? Ja. Die Krankenkasse lehnt bei einem Mann, der 234 Kilo schwer ist, so eine Operation ab? Ja, ich war überall. Ich war bei Psychologen. Ich habe morgen wieder Termine. Ich habe Widerspruch angelegt. Das gibt's nicht. Jetzt muss ich morgen wieder ins Krankenhaus. Wieder zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, weil ich habe auch Atemaussetzer im Schlaf. Bist du denn bist du da gut beraten und betreut von, also dass ein Arzt das unterstützt und es ordentlich eingereicht und begründet und so weiter? Ja, haben wir alles. Und mit welcher Begründung lehnen die das denn ab? Ja, ich solle zu einer Ernährungsberaterin gehen, da war ich auch. Und die hat auch geschrieben, dass es mir nur an Operationen helfen täte. Und sie lehnen es ab, es wäre eine Schönheitsoperation. Ach, das ist alles Quatsch, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich habe das sogar schriftlich, wo drin steht. Ich glaube das, aber ich bin... Ich bin selber dran schuld, dass ich so dick bin, ich gebe keinem anderen die Schuld. Also jetzt, mich hat niemand gezwungen, das zu essen. Wie lange bist du denn schon so dick? Ab dem 19. Lebensjahr hat es bei mir angefangen. Jetzt bist du, was habe ich gesagt, 34. Ja, aber das ist jetzt auch alles egal, wer da schuld oder nicht schuld ist. Du bist ein extrem schwerkranker Mann. Finde ich. Und deine Gesundheit oder dein Leben hängt sogar am Seidenfaden. Ja. Und dann willigt die Krankenkasse eine Operation nicht ein, die dein Leben retten könnte. Da kann man ja nur denken, diese Krankenkasse ist damit durchaus einverstanden, dass du bald stirbst, damit sie dich los sind. Also so wurde es mir auch gesagt. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Zustand? Ja, also mir wurde geschrieben, es wäre genau dasselbe, also wurde mir auch am Telefon gesagt, wenn ich mir jetzt eine Tätowierung stechen lasse und nach 6 Jahren gefällt mir die Tätowierung nicht und ich täte zum Arzt gehen, das müsste die Krankenkasse bezahlen. Also haben sie das purer gesagt. Zynismus. Ja. Ich finde, da müsste man aber sowas von auf den Putz hauen bei den Brüdern und Schwestern in dieser Krankenkasse. Ja, also mir bleibt jetzt nur eins übrig, der Arzt, der mich operieren will, reicht das nochmal alles ein. Ja. Ich hoffe, dass ich Ende des Monats wieder die ganzen Papiere zusammen habe. Ja. Und wenn das nicht klappen sollte, muss ich halt übers Gericht. Ja, und was ich dir auch, das auf jeden Fall, was ich dir auch sehr raten würde, in dem Fall, wende dich mal an deine lokale Presse. Habe ich schon versucht, über die Bild-Zeitung bei uns, Rhein-Neckar. Ja. Aber da kommt kein Echo zurück. Es lief ja auch schon in Akte beim Herrn Mayer in Sat.1 auch so eine Reportage. Ja. Aber die Leute wurden auch abgelehnt. Mal gucken, was sich nach unserem Gespräch hier noch ergibt. Auf jeden Fall, dein Ding ist, dass du natürlich das juristisch einfädeln musst. Ich finde, mir fassungslos. Nee, sie schicken mich lieber zu einer Ernährungsberaterin nochmal. Mhm. Ich sehe da auch Ernährungsberatung, auch nach dem Schlauchmagen weitermachen. Das ist klar. Man muss dran arbeiten, weiterarbeiten. Also Markus, meine Sendung ist vorbei. Wir können nicht weiterreden. Aber ich kann dir nur Mut machen, da weiter zu kämpfen und zu baggern. Wenn das deine Rettung ist, dann muss das gemacht werden. Okay. Alles Gute wünsche ich. Und wenn irgendeine Reaktion aufgrund unseres Gesprächs kommt, reichen wir das an dich weiter. Das wäre sehr nett. Alles Gute, Markus. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Morgen 1 Uhr Radio und Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin.